Wir schreiben den Freitag, den 24. Mai, einen Tag, wo definitiv in Geschichtsbücher von elektronischer Musik auf SRF Virus wird eingehen. Das ist Ampere, die Premiere. Ampere ist ein Format und eine Plattform, die sich mit allem rund ums Thema elektronische Musik befasst. Ein Begriff, der extrem breit, extrem divers und vielseitig ist. Ampere ist definitiv ein Mittel zur Horizonterweiterung. Wöchentlich erwartet ihr stundenlang Ungehörtes, Klassiker, Kuriositäten und Aktuelles jenseits vom Gewohnten. Immer handpflückt und jede Freitag frisch so. Als Podcast oder direkt über den Äther. Wir schauen immer ein bisschen über den Tellerrand raus und servieren Beats, Einblick und Geschichte abseits von den etablierten Strukturen. Neben Name-Dropping und einer guten Selection erwartet ihr monatlich ein Special, das sich um Künstlerinnen und Künstler, Labels, Genres, Hintergründe oder auch diskussionswürdige Themen dreht. Die Episode bietet einen Einblick über Redaktionsfavoriten und wie in fast jeder Episode interessante Musik aus der Schweiz. Wir steigen cineastisch ein und sorgen hier mit gehöriger Unterstützung aus England für Vibes jenseits von Fort to the Floor. Jetzt ist genug geredet. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus, dein wöchentlicher Stromstoß aus der Welt der Elektronika. Legen sehr grossen Wert auf Musik aus der Schweiz. Das ist Kielchhofer aus Basel. Der Produzent ist ein experimenteller Klangkünstler, arbeitet mit modularen Synthesizer, Field Recordings und weiterem Material und erzeugt so fein detaillierte Klanglandschaften. Er released seine Alben via dem UK-Label Marionette. Der Tune ist von seinem dritten Langspieler, The Bookroom. Sehr am Herzen liegt hier bei Ampere. Der Artist heisst Drum oder DJ Rum, wie du das eben aussprechen willst. Track heisst Honey und ist der Titeltrack von seiner Debüt-LP. Wir spielen ja bekanntlich nicht ausschließlich Neuheiten, sondern zeigen auch Hörenswert zu unserem Repertoire von unseren Lieblingskünstlern und Künstlerinnen. Seine aktuelle Scheibe «A Portrait with Firewood» ist auf dem legendären R&S-Imprint rausgekommen aus Belgien. Ein Label, das schon seit Jahrzehnten für Qualitätsmusik steht. Danke an alle, die hier beim Formatstart von Ampere auf SRF Virus dabei sind. Nach einem sehr träumerischen Epos von Drum begeben wir uns gerade weiter zu einem Künstler, der uns schon seit Jahren begleitet. Das ist Khan mit Margot Part 1. Kommt aus Bristol und ist ein Strippenzieher von der zweiten Dubstep-Welle aus dem Vereinigten Königreich. Man hört Einflüsse von Dub, UK Garage und Trip-Hop. Ist eigentlich bekannter für seine Releases auf Deep Medi, einem renommierten Dubstep-Label von Mala, wo immer einen speziellen Platz in unserem Herz genießt. Virus. Nicht nur Sound von dort, sondern auch Sound von hier. Das geht raus nach Basel. Schaut's an Amencia Records. Die Tune, die reinkommt, heisst Aerosol von Tarfate. Der gute Herr ist ein Drittel von Varuna, der gerade eine neue LP am Start hat, die jetzt im Juni kommt. Definitiv Augen und Ohren offen behalten für diesen Release. Als wäre das hier ein Bristol Showcase. Es geht weiter mit einem Künstler namens Sorrow. Die Tune heisst Reverie. Ist auf Inspected rausgekommen. Eigentlich ein YouTube-Channel, der jetzt zu einem Label geworden ist. Released Future Bass, angehauchte Produktionen, irgendwo zwischen Garage, Drum, Bass und Dubstep. Hey. Sollte auch aufgepasst. Nächste Tune ist von Scuba, Three-Sided Shape. Vielen wird vermutlich das Label Hot Flush im Begriff sein. Das ist er, der Dom Dada. Hat uns Acts wie Shackleton, Mount Kimby und Sepulchre näher gebracht. Engländer wohnt heute in Berlin, spielt regelmäßig im Berghain und betreut seine Social Media Kanäle manchmal ein bisschen zu impulsiv. Shouts gehen raus an Iceman, Mr. Freeze oder wie man ihn vielleicht besser kennt, Icicle. Eigentlich mehr bekannt aus dem Drum Bass. Der Tune ist von seinem ersten Album Under the Ice auf Shogun Audio rausgekommen. In den 2010ern ist das Label definitiv noch ein Tastemaker im DNB. Das ist eine der Non-Drum Bass-Nummern von dieser Scheibe. Der Track heißt Redemption. Leichtfüßig, wie es dazu hergeht bei Ampere. Das ist Biome mit Niagara. Fun Fact: Biome ist Teil vom Rapper MC Grime-Kollektiv Levels. Macht auch da die Produktionen. Die verschiedenen Städte in England stehen jeweils für eine ganz eigene Soundcharakteristik. Vom urbanen Schmelztiegel London über Bass-Heavy-Vibes aus Bristol bis nach Manchester im Kieler Norden und darüber hinaus. Zum dritten. Das ist Batu, der aber nur den Remix macht für The Maghreban. Von seinem Debütalbum ist das der Opener, der Track heisst Eddies. Der Batu bringt aber seine ganz eigene Note drin rein. Bedrohliches Sounddesign. Wieder auf RNS Records aus Belgien. Thank you. eigenes Label, das heisst Time Dance. Dort release er alles, was so links und rechts sich von Techno bewegt. Killer DJ, Ampere Certified. Alles können beliefern die nächsten Schallwellen. Das ist Martin mit Voids 2. Von DNB, Dubstep, Breakbeat, Elektro und Techno hat eigentlich so ziemlich jedes Feld bedient, ist mittlerweile Panorama Bar Resident und auf dem Berghain-Label Ostgut Ton vertreten. Rhythmisch, basslastig und ein Chant, der ganz schön nach vorne geht. Das ist Jack Sparrow mit Red Sand. Der Track, wie auch der nächste, sind auf Tectonic rausgekommen, Bristol Label, aber zu dem verliere ich noch ein paar Worte. Ampere. Elektronisch und kompromisslos. Tectonic ist nicht nur ein Tanz, es ist auch ein absolut grandioses Label, gemacht von Pinch, Bristol die Vierte, seiner Zeit immer einen halben Schritt voraus, fette Bass, reduzierte Arrangements, Keyfigure, wenn es um Dubstep in England geht und vor allem um Dubstep in Bristol. Tectonic ist das Zuhause von unter anderem Scream, Lofa, Cryptic Minds, Martin, Mumdance, Fotech, Addison Groove. Meine Güte, das Name-Dropping hört gar nicht mehr auf. Vertraut mir, es ist wirklich ein gutes Label. Das ist Pinch mit Big Slug, am Mike Schlotten, City Warlord, Rico Dunn. Wow. Yo, because I'm here the warlord. How when me step in at the place, you can't talk. Me turn evil, come me have a dog. Shot in your blood clot, back make you can't walk. You see the gun, me a roll with taller. My war never stall or call off. Shotgun easy, we carry them sauna. Me a serious man, so me not laugh. You're stinted, no fire, you got dead when you think beat. Man get chopped in a war like me, speech chop them up fine, fine. Babylon can't charge me for my crime. Because the gun in me yard, them can't find. You get shot in a head from the carbine. And you were dead like your brethren last time. Pussy, remember the last time. Hold one order. Them a fi know me a the good clap father. Them a grateful and without a order. That's why me a fi start get darker. Anybody claim them a father. Watch me turn up and buggy and with the llama. Shot in a head for spray like guava. Them a fi know that Zayn a the master. Me a the same to me warrior guy. When me walk, see me not lift nobody alive. Knife, pushing a head shot, clapping a eye. Mother ball and me lift your girl a fear cry. Me a war god, killer slash mafia guy. See me run up in a war, start slapping a guy. Stopping a map, yes sir, having a map. Straight suicide if you wanna clash me rock. I squeeze things like a roster, Kalashnikov. Got stripes and a nigga can't scratch them up. Try scratching them up, you get a smash in your jump. I jump back on a nigga like a jack in a box. With a brand new thing that attach in a box. Try this me fam, I'm not having it cut. I'm a real bad man, you ain't mugging it up. Nah, you ain't mugging it up. Put one order. Them a fi know me a the blood clot father. Them a grateful and without a order. That's why me a fi start get darker. Anybody claim them a father. Watch me turn up and go here with the llama. Shot in a head bust brain like guava. Them a fi know that Zayn a the master. And if you catch one of them, you a go piss blood. Yeah, me a big gun, me make man shit in a bag. Broad here like, what big stick in a hand. Me no business, not no particular one. When my gun a bust, me no missing a man. You know what, man, drop one kick in a man. No guy ever part with a wicked a man. Me push your bow knife in a neck. Friend, you diss me, your life be a dick. Practice all night, you a get. Pussy won't can't ride me no check. So mind what you say, cause you will get knife in a chest. Bad man left your wifey, life in a mess. She will lift this side to your chest. Yeah, she will lift this side to your chest. Old one order. Them a fi know me a the blood clot father. Them a grateful and without a order. That's why me a fi start get darker. Anybody claim them a father. Watch me turn up and go here with the llama. Shot in a head for spray like guava. Them a fi know that Zayn a the master. Das ist Dancehall direkt aus der Zukunft. 2019. Zurück in der Zeit gereist, um uns in diesem Podcast ein bisschen den Horizont zu erweitern. Absolut abgespaced. Das ist Equinox mit Fly Away. Lip. Give them the copper or the hollow tip tip. Cut them like shot, snip snip. I got the angle, I got the grip grip. Give them the banana, the clip clip. Straight body bag, zip zip. On the side, snapshot, click click click. Shut Thailand, yeah, take a trip. When we step out a vehicle, you get out a eagle. Funeral parlor with the powder people. Shot pierce your skin like you get out a needle. We evil than the Haitians, we come from medieval. Said that them wicked, not do half a weedle. Shot in fresh body like flow up with weedle. AK, spray spray, sneak. So tell them sip a Red Bull and fly away. Fly away, tell them fly away. Them never take it, so them die away. Die away, the pussy them die away. Tell them sip a Red Bull and fly away. Fly away, tell them fly away. see them die away. Die fünfte, das ist Omi-Unit mit Righteousness. Du hast zweimal schon DMC-Contestant gesehen. Ich glaube, die Skills mit dem Scratch überlässt er aber jetzt ein bisschen anderen. Momentan macht er Produktionen, die sich irgendwo zwischen Breakbeat, Dub, Jungle, Hardcore und Drum Bass befinden. Der gute Jim Coles habe ich schon mehrmals getroffen. Eine sehr grosse Person. Musikalisch wie auch körperlich. Shouts an Jim, shouts an die ganze Bristol Gang. Direkt weiter. Der nächste Tune heisst Roll On von Deft. Der bei 2020 daheim ist. Das ist das Label von Ivy Lab. Hörer von Bounce haben dort auch schon den ein oder anderen Beat gehört. Er findet die Schnittmenge von elektronischer Musik und Hip-Hop neu. Das ganze Label, nicht nur der Artist. Der Tune ist von seinem Album Cracks. Erst kürzlich erschienen, definitiv eine Empfehlung wert. Luzernisch im Haus. Nicht nur raptechnisch weiss die Stadt am Vierwaldstättersee zu überzeugen, sondern auch, wenn es um elektronische Musik geht. Das ist vom Luck LeChuck, Tour-DJ von Mimix. Die Tune heisst Hehe. Eunice liefert den Remix. Das Ganze ist auf Sondervoid rausgekommen. Free Download. Geht alle auf die Soundcloud-Seite, spammen den Download-Button und holt euch das für. Ein Podcast und kein DJ-Set, weil sonst könnte man so Sachen nicht machen. Komplette Mood-Change. Funky Stuff, da von Foster. Tease the Cat heisst der Tune. Foster spielt mit arabischen Klängen, herzerwärmenden Sins und einer Bassline, die direkt ins Bein geht. We'll be right back. befinden uns schon fast am Ende von diesem Podcast. Noch zwei Tunes. Fahren wir ganz mal ein bisschen runter. Die nächste Tune ist von Pinty. Der Track heisst City Limits. Aus London ist der gute Mann. Ist gleichzeitig DJ und MC. Das Ganze ist ein bisschen Lo-Fi angehaucht. Andy von der Premiere von Ampere hier auf SRF Virus. Wir hoffen, euch haben die Vibes gefallen und dass der eine oder die andere dazu bewegt worden ist, etwas zu zusammen. Falls aber was verloren gegangen ist, findet ihr die Tracklist immer online auf srf.ch/radio/srf-virus. Vergesst nicht, die Playlist auf Spotify zu abonnieren. Alles verfügbar aus der Show und noch mehr Gunfinger-Provozierendes wartet dort auf euren Klick. Nächste Woche geht es weiter im Takt. Wir sind tief gediegen und bringen wieder Juwelen aus dem Kosmos von elektronischer Musik jenseits von Alltäglichem und dem Zeug, das ihr sowieso schon kennt. Danke fürs Zuhören. Ich bin der Benny und bis zum nächsten Mal hier bei Ampere auf SRF Virus.